Was ist der Talmud? Sully ist 13 Jahre alt. Er ist der Sohn des Viehjuden Blumenstock aus Langenbach. Dort gibt es keine Judenschule. Sully muss deshalb in die deutsche Schule gehen. Seine Mitschüler mögen ihn nicht. Sully ist frech und unverschämt. Immer wieder gibt es Streit und jedes Mal ist der Sully daran schuld. Heute hat Sully schulfrei bekommen. Er muss zum Rabbiner in die Stadt. Ein Rabbiner ist ein jüdischer Pfarrer. Und dieser Judenpfarrer will den Sully prüfen, ob er in der jüdischen Religionslehre fleißig gelernt hat. Sully ist in die Synagoge hineingegangen. Die Synagoge ist die Kirche der Juden. Dort erwartet ihn der Rabbiner. Er ist ein alter Jud mit einem langen Bart und einem richtigen Teufelsgesicht. Sully verneigt sich. Dann führt ihn der Rabbiner zum Lesepult. Hier ist ein großes, dickes Buch aufgeschlagen. Es ist der Talmud. Der Talmud ist das geheime Gesetzbuch der Juden. Der Rabbiner beginnt mit der Prüfung. Sully, du gehst zu einem nichtjüdischen Lehrer in die Schule und du hörst jeden Tag, was die Nichtjuden sagen, was sie glauben und nach welchen Gesetzen sie leben. Sully unterbricht den Rabbiner. Jawohl, Herr Rabbiner, das höre ich jeden Tag, aber das geht mich nichts an, ich bin ein Jude. Ich habe ganz andere Gesetze zu befolgen als die Nichtjuden. Unsere Gesetze sind im Talmud niedergeschrieben. Der Rabbiner nickt. Recht. Und nun will ich hören, ob du auch was kannst. Sag mir einmal einige Sprüche oder einige Sprichwörter, die du in der Schule der Nichtjuden gehört hast. Sully besinnt sich, dann sagt er, ein Sprichwort der Nichtjuden lautet, Arbeit schändet nicht. Was wollen die Nichtjuden damit sagen? Sie wollen damit sagen, dass es keine Schande ist, wenn man arbeiten muss. Glauben das wir Juden auch? Nein, das glauben wir nicht. In unserem Gesetzbuch Talmud steht geschrieben, die Arbeit ist viel schädlich und wenig zuträglich. Und darum arbeiten wir Juden auch nicht, sondern treiben meistens Handel. Zum Arbeiten sind die Nichtjuden erschaffen. Im Talmud heißt es weiter, die Rabbi lehren, es gibt keine niedrigere Berufstätigkeit als die Landarbeit. Der Jude soll weder das Feld pflügen, noch soll er Getreide pflanzen. Handel treiben ist viel einträglicher als den Boden bearbeiten. Der Rabbiner lacht. Da hast du ja sehr gut gelernt. Ich weiß aber noch einen Talmudspruch, den du dir merken musst. Dann schlägt er den Talmud auf. Sully muss vorlesen. Die Nichtjuden sind erschaffen, den Juden zu dienen. Sie müssen pflügen, säen, jäten, graben, mähen, binden, sieben, mahlen. Die Juden sind erschaffen, das alles vorbereitet zu finden. Der Rabbiner prüft weiter. Sag mir noch einige Lebensgrundsätze oder Sprichwörter der Nichtjuden. Sully antwortet, die Nichtjuden sagen, üb immer Treu und Redlichkeit, ehrlich währt am längsten. Was wollen die Nichtjuden damit sagen? Sie wollen damit sagen, dass man im Leben immer ehrlich sein soll, man soll nicht lügen und betrügen, so sagen die Nichtjuden. Und was tun wir Juden? Wir dürfen den Nichtjuden belügen und betrügen. Im Talmud heißt es, es ist dem Juden erlaubt, den Nichtjuden zu betrügen, es sind alle Lügen gut. Und ferner steht geschrieben, es ist dem Juden verboten, seinen Bruder zu betrügen, jedoch den Nichtjuden zu betrügen ist erlaubt. Wenn wir den Nichtjuden Geld leihen, so müssen wir Wucherzinsen dafür fordern, denn im Talmud heißt es ausdrücklich, es ist verboten, dem Nichtjuden Geld zu leihen, ohne Wucherzinsen dafür zu nehmen. Der Nichtjude darf von der Anleihe keinen Nutzen haben. Es ist dem Juden auch erlaubt, den Nichtjuden zu berauben. Im Talmud steht geschrieben, bezüglich des Raubes wird gelehrt, Nichtjuden dürfen sich untereinander nicht berauben. Der Nichtjude darf auch den Juden nicht berauben. Jedoch der Jude darf den Nichtjuden jederzeit berauben. Und weiter heißt es, hat ein Jude von einem Nichtjuden etwas geraubt und der Nichtjude erfährt es und fordert das Geraubte zurück, dann soll der Jude einfach alles ableugnen. Das jüdische Gericht wird dann dem Juden Recht geben. Ebenso ist es uns Juden erlaubt, das von Dieben gestohlene Gut zu kaufen, wenn es von Nichtjuden stammt. Wir Juden dürfen also Hehlerei betreiben, ohne dass wir uns vor unserem Gotte versündigen. Auch der Schmuggel und die Steuerhinterziehung sind uns Juden gestattet. Im Talmud steht geschrieben, dass wir die nichtjüdischen Behörden um den Zoll und um die Steuern betrügen dürfen. Es heißt, es ist erlaubt zu schmuggeln, denn es steht geschrieben, du brauchst nicht zu bezahlen, was du schuldig bist. Auch der Diebstahl ist dem Juden gestattet, aber wir dürfen nur den Nichtjuden bestehlen. Der Talmud sagt, die Worte, du sollst nicht stehlen, beziehen sich nach der Schrift nur auf den Diebstahl am Juden. Das Bestehlen der Nichtjuden ist damit nicht gemeint. Was heißt das? Fragte wieder der Rabbiner. Das heißt, dass wir keinen Juden bestehlen und betrügen dürfen, aber den Nichtjuden dürfen wir jederzeit betrügen, das ist erlaubt. Der Rabbiner ist zufrieden. Ganz ausgezeichnet. Nun sag mir zum Schluss noch einige Gesetze aus dem Talmud. Sali freut sich, weil ihn der Rabbiner lobt. Er sagt, im Talmud steht geschrieben, nur der Jude allein ist Mensch. Die nichtjüdischen Völker werden nicht Menschen genannt, sie werden als Vieh bezeichnet. Und weil wir den Nichtjuden nur als Vieh betrachten, sagen wir zu ihm Goi. Es ist uns auch erlaubt, vor einem nichtjüdischen Gericht jederzeit einen falschen Eid zu schwören. Im Talmud steht geschrieben, dem Juden ist gestattet, vor einem nichtjüdischen Gericht falsch zu schwören. Ein solcher Eid ist stets als erzwungener Eid anzusehen. Selbst wenn der Jude beim Namen Gottes schwört, so ist er berechtigt, die Unwahrheit zu sagen und in seinem Herzen den geleisteten Schwur zu vernichten. Ein anderes Gesetz lautet, es steht geschrieben, du sollst nicht töten. Das heißt, man soll keinen Angehörigen des jüdischen Volkes töten. Die Gois, die Nichtjuden, sind aber keine Juden, sie können darum getötet werden. Weiter heißt es im Buche Sirach, erschrecke Juda alle Völker, hebe deine Hand auf über die Nichtjuden, errege den Grimm der Nichtjuden untereinander und schütte Zorn aus, zerschmettere den Kopf der Fürsten, die den Juden Feind sind. Es genügt, unterbricht ihn der Rabbiner. Er geht auf den Sali zu und schüttelt ihm lange die Hand, dann sagt er, du bist ein wackerer Talmud-Schüler und du wirst einmal ein echter Jude werden. Denke immer daran, was der Talmud von dir fordert. Die Lehren des Talmuds sind unser heiligstes Gesetz. Die Lehren und Gesetze des Talmuds sind wichtiger und strenger einzuhalten als die Gesetze des Alten Testaments. Die Lehren des Talmuds sind die Worte des lebendigen Judengottes. Wer die Gesetze des Talmuds übertritt, der verdient den Tod. Daran sollst du immer denken, dein ganzes Leben lang. Wenn du immer fleißig die Talmud-Gesetze befolgst, dann wirst du dereinst zu unseren biblischen Vätern in den Judenhimmel kommen. Amen. Der Mord, der Diebstahl und das Lügen, der Raub, der Meineid, das Betrügen, dem Judentum gestattet sind, das weiß ein jedes Judenkind. Im Talmud steht es ja geschrieben, was Juden hassen, Juden lieben. Und wie der Jude denkt und lebt, im Talmud ist es festgelegt.